بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alles opgeeft Allah, dem Herrn der Welten. Und Allahs Gebete seien für den Propheten Muhammad und allen, die ihn unterstützen und ihm folgen. Beim letzten Mal haben wir ein Thema abgeschlossen. Und zwar ging es darum, wenn man zum Gebet zu spät kommt. Und heute fangen wir, wenn wir gut durchkommen, machen wir heute zwei Themen. Und zwar zum einen die Anwesenheit von Frauen in den Moscheen. Und dann gucken wir inshallah, ob wir noch zum Thema kommen, über Regelungen bezüglich des Imam. Einige Dinge bezüglich des Imam. Unsere Religion, Alhamdulillah, ist eine vollkommene Religion. Und die Vollkommenheit zeigt sich dadurch, unter anderem, dass die Religion zielt darauf hinaus, uns immer zum Guten zu leiten, egal ob es fürs Diesseits ist oder fürs Jenseits. Und selbstverständlich gilt dieses Gute, was der Islam uns gebracht hat, sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran: Man amila salihan, wer Gutes tut, min dhakarin aw untha, egal ob männlich oder weiblich, wa huwa mu'min, und dabei gläubig ist, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, dem werden wir ein gutes Leben bescheren, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, und denen werden wir ihre Belohnung dementsprechend geben, oder entsprechend den besten Taten, die sie begangen haben. Insofern hat unsere Religion sich nicht nur um die Männer gekümmert, sondern auch um die Frauen und ihr diese Ehre gegeben, die ihr zusteht, und diese Würde gegeben, die ihr gebührt. Solange sie sich an die Rechtleitung der Religion hält und sich versucht zu schmücken mit dieser Religion. Und zu diesen Dingen gehört, dass der Islam ihr erlaubt hat, an den Gebeten in der Moschee oder überhaupt in die Moschee zu gehen und auch an Unterrichten teilzunehmen, solange sie sich entfernt von irgendwelchen Versuchungen oder Dingen, die zu Versuchungen führen, also irgendwelches Unheil, sie darf nicht Grund sein für irgendein Unheil. Wenn also die Frau um Erlaubnis gebeten hat, und zwar wen? Ihren Wali, wenn sie verheiratet ist, ihren Ehemann, oder wenn nicht, dann im Normalfall der Vater. Wenn die Frau um Erlaubnis bittet, zur Moschee zu gehen, dann sollte man als Wali der Frau niemals verbieten, zur Moschee zu gehen. Egal, ob es tagsüber ist oder ob es nachts ist. Manche Gelehrte sagen, es ist makruh, und manche sagen sogar, es ist dann haram, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: La tamna'u ima Allah masajid Allah. Weigert oder verbietet den Dienerinnen Allahs nicht, zu den Moscheen Allahs zu gehen. Aber er sagte auch: وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ, aber ihre Häuser sind besser für sie. Und dann sagte er: وَلْيُخْرِجْنَ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِيلَات, also sinngemäß, wenn sie dann hinausgehen, wenn sie zur Moschee gehen, dann sollen sie unparfümiert zur Moschee gehen. Dieser Hadith ist unter anderem bei Imam Ahmad überliefert in seinem Musnad, und aber auch bei Imam Abu Dawud al-Sijistani in seinen Sunan. Und das Verrichten des Gemeinschaftsgebetes ist sowohl für die Männer besser als auch für die Frauen besser. Also es ist besser, ein Gebet in der Gemeinschaft zu verrichten, für beide Seiten. Nur wie wir wissen, das Gemeinschaftsgebet kann man zu Hause verrichten, was für die Frau gilt. Und für die Männer, die verrichten ihr Gemeinschaftsgebet dann in der Moschee. Und natürlich gilt für die Frau dann das Gleiche wie für den Mann. Wenn sie zur Moschee geht, bekommt sie auch natürlich diese Schritte gut geschrieben, die sie zur Moschee verrichtet. Und warum muss die Frau ihren Ehemann, wenn sie verheiratet ist, um Erlaubnis bitten, zur Moschee zu gehen? Weil die Frau ist verpflichtet, den Rechten ihres Ehemanns nachzukommen und zu Hause zu bleiben, solange es keinen Grund gibt, das Haus zu verlassen. Und wenn nämlich der Ehemann ihr erlaubt, das Haus zu verlassen, dann hat sie sozusagen von ihm die Freiheit bekommen und er hat davon abgesehen, dass er sein Recht bekommt. Und deswegen darf sie dann zur Moschee gehen. Denn das Gehen zur Moschee ist für die Frau keine Pflicht. Und es kann ja nicht sein, dass wir eine Sache, die erlaubt ist, oder eine Sache, die jetzt in diesem Fall für sie eine gute Sache ist, dass wir die Sache vorziehen, einer Sache, die für sie noch besser ist, nämlich dass sie eben den Pflichten ihres Mannes oder ihres Haushaltes nachkommt. Also was natürlich auch gehört, was auch dazu gehört, dass wenn die Frau zur Moschee geht, wir haben gesagt einmal, dass sie sich nicht parfümiert. Und dann natürlich, es geht ja nicht nur um das Parfum an sich, sondern es geht ja darum, dass sie keine Versuchung darstellt für andere. Und dass die Tatsache dadurch, dass sie das Haus verlässt, nicht zum Nachteil wird. Also es soll ja ein Vorteil sein, weil sie zur Moschee geht. Also soll sie auch vermeiden, dass sie Kleider trägt, die den Blick zu sich wenden oder dass sie irgendwie ihren Schmuck zur Schau stellt oder alles, was in diese Richtung geht. Und wenn die Frau das machen sollte, dann natürlich muss der Ehemann es ihr verbieten oder ihr Wali allgemeiner. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in Sahih Muslim: أَيُّمَ امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بُخُورًا فَلَا تَشْهَدْنَا مَعَنَا فَلَا تَشْهَدْنَا مَعَنَا الْعِشَاءَ الْأَخِيرَ. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Jede Frau, die etwas vom Weihrauch abbekommen hat, soll nicht am Isha-Gebet teilnehmen. Und auch natürlich, was wir auch schon, glaube ich, gesagt haben, wenn eine Frau sich auf dem Weg zur Moschee begeht, dann, und wenn auf diesem Weg irgendwie viele Männer sind, dann soll sie es vermeiden, dass sie sich unter die Männer mischt, sondern sie soll dann eben am Rande laufen, auf jeden Fall dort, wo die Frauen normalerweise laufen. Und Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, der großartige Imam, sagte, der Wali, und hier meinte er Wali al-Amr, das heißt, derjenige, in dessen Hand die Befehlsgewalt ist. Ja, und damit ist gemeint, jeder, der also die Möglichkeit hat, sei es der Bürgermeister in seiner Stadt oder der Regierende des ganzen Landes und ähnlich, er ist, sagte er, verpflichtet dazu, den Leuten zu verbieten, dass sie sich vermischen, also Männer und Frauen untereinander sich vermischen, sei es auf den Märkten oder anderswo. Er sagte, und er ist dafür also verantwortlich, denn dadurch verbreitet sich Unheil und dadurch verbreitet sich die Versuchung. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. Er sagte, ich habe nach mir keine schlimmere Versuchung für die Männer hinterlassen als die Frauen. Und der Hadith ist sahih bei Ibn Majah und Tirmidhi und voran sogar der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und deswegen sagte er, rahimahullah ta'ala, ich meine Ibn Qayyim, er ist verpflichtet, derjenige, der Regierende oder weniger als dies, ist verpflichtet, sie dann ihnen das dann zu verbieten, wenn Frauen so etwas machen sollten. Und zwar, er ist verpflichtet, ihnen zu verbieten, dass sie ihren Schmuck zur Schau stellen oder sich schön machen, wenn sie hinausgehen. Oder dass sie eben Kleidung tragen, die auf der einen Seite nennt man das Kleidung, auf der anderen Seite sind sie doch nicht bekleidet, weil es eben sehr weite Kleider sind, die durchsichtig sind oder ähnliches. Und er ist auch verpflichtet, ihnen zu verbieten, dass sie sich mit den Männern unterhalten, also auf den Wegen. Und natürlich auch den Männern muss er das verbieten, dass sie das nicht mit den Frauen machen. Wenn also die Frau sich an die Vorzüglichkeiten oder an die Anstandsregeln, an diese Sitten des Islam hält und sich an ihrer auch an ihrer Scham festklammert, das heißt, wenn sie schamhaftig ist und sich ordentlich kleidet und sich nicht schmückt und auch nicht parfümiert und auch nicht sich vermischt mit den Männern, unter die Männer vermischt, dann ist ihr also erlaubt, dass sie zur Moschee geht, um am Gebet teilzunehmen oder damit sie am Unterricht teilnimmt oder dem Unterricht zuhört, dem Unterricht lauscht. Und aber nicht zu vergessen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihre Häuser sind besser für sie. Ihre Häuser sind besser für sie. Also wenn es die Möglichkeit gibt, dass sie zum Beispiel etwas lernen, zu Hause lernen, dann ist es mit Sicherheit besser für eine Frau, als wenn sie dann deswegen extra in die Moschee kommen müsste. Wie dem auch sei, die Gelehrten sind sich darüber einig, dass das Gebet für die Frau zu Hause besser ist als für sie in der Moschee, weil sie dann der Versuchung weiter entfernt ist. Und ihr wisst, der Hauptgrund so einer Versuchung ist eher die Frau als der Mann. Ja? Und es gibt einen Grundsatz in unserer Religion, der bedeutet, so viel wie das Vermeiden von irgendwelchen schlechten Dingen, ja? Das Abweisen, das Vermeiden, aus dem Weg gehen von irgendwelchen schlechten Dingen, hat Vorrang gegenüber was? Gegenüber das Verrichten guter Taten. Das Verrichten gut, also in diesem Beispiel, auf dieses Beispiel bezogen, eine Frau geht zur Moschee, auf der einen Seite bekommt sie durch eine gute Tat, aber auf der anderen Seite bekommt sie diese Sünde. Und was ist deswegen vorzuziehen? Also auf jeden Fall vorzuziehen, dass sie die Sünde unterlässt. Ja? Und Allah weiß am besten Bescheid. Später ist dann was passiert, und zwar nach der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben wir zwei Beispiele von den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie sie mit dieser Sache umgegangen sind. Und diese Sachen sind erst auf dem ersten Anschein recht unterschiedlich, aber auf dem zweiten Blick ist es sehr ähnlich. Und zwar zum einen sagte Abdullah, er hat eines Tages Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma anscheinend in einer Sitzung seinen Freunden, die eben keine Sahaba waren, offensichtlich diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt. Und zwar sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Verbietet den Dienerinnen Allahs nicht, in die Moscheen Allahs zu gehen. Daraufhin sagte sein Sohn Bilal zu ihm: Wallahi lanamna'hun. Bei Allah, wir werden es ihnen sehr wohl verbieten. Und dann sagte Abdullah ibn Umar Worte, schlichte Worte oder schlimme Worte. Und zwar hat er seinen Sohn dann beleidigt auf stärkste Art und Weise und hat ihm eben vorgeworfen, ihm gesagt: Ich sage dir, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ihr sollt den Frauen nicht verbieten, in die Moscheen zu gehen, und du sagst mir und du schwörst mir, dass du es ihnen verbieten wirst. Und dann ist überliefert, also bei Sahih Muslim, dass er ihm dann seinem Sohn aus dem Weg gegangen ist. Und es ist auch überliefert, dass er seinen Sohn dann bis zu seinem Tode nicht mehr mit ihm geredet hat. Und auf der anderen Seite ist überliefert worden bei Bukhari, bei Muslim, dass Aisha radiallahu anha gesagt hat: Law ra'a الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل. Er sagte صلى الله عليه وسلم, wenn der Gesandte Allah, also Entschuldigung, Aisha sagte, wenn der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم gesehen hätte, was wir jetzt gesehen haben, was die Frauen gemacht haben, dann hätte er ihnen verboten, zur Moschee zu gehen, genauso wie den Kindern Israels es verboten worden ist. Also gemeint ist, den Frauen verboten worden ist, zu ihren Synagogen zu gehen, eigentlich natürlich Moscheen. Wie dem auch sei, wir lernen dadurch, dass das mag zwar die Ansicht von Aisha radiallahu anha gewesen sein, aber alhamdulillah, durch das, was wir vorhin gesagt haben, sehen wir keinen Widerspruch. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Frauen das nur erlaubt, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Und deswegen haben wir das ja gesagt: Erfüllen sie nicht, dann dürfen sie nicht. Erfüllen sie sie, dann soll man es ihnen nicht verbieten. Wenn dies, was wir gerade gesagt haben, sich bezieht auf das Gehen zu Moscheen, dann natürlich, liebe Geschwister, dann bezieht sich das auf Dinge, die nicht mit Moscheen zu tun haben, erst recht, weil die Moscheen sind ja ein Ort normalerweise, wo man nur hingeht, um was zu machen, um zu beten. und um Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen und seiner zu gedenken. Aber wenn man dann zum Beispiel woanders hingeht, nicht in die Moschee, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es eben nicht um dass die Grenzen Allahs eher nicht eingehalten werden. Und wenn wir dann also in heutiger Zeit hören, auf der einen Seite, was die Gelehrten gesagt haben, möge Allah sich ihrer erbarmen, und auf der anderen Seite hören wir, dass Leute dazu aufrufen, dass die Frauen ihre Häuser verlassen sollen und dass die Frauen arbeiten gehen sollen, und dann wissen wir, dass solche Leute in Wirklichkeit nur zu dieser Versuchung, zu diesem Unheil aufrufen. Und hier ist festzuhalten, dass die Absicht spielt keine Rolle. Also die Absicht spielt keine Rolle. Wenn jemand aufruft zu solchen Dingen, dann wissen wir, dass er jemand ist, der zu Schlechtem aufruft, aber jetzt eine gute Absicht hatte oder nicht, spielt dafür gar keine Rolle. Also für uns überhaupt keine, um ihn als solchen Menschen abzustempeln. Und deswegen ist es also die Pflicht für jemanden, der dazu in der Lage ist, solchen Leuten das Handwerk zu legen, dass sie eben nicht schreiben, was sie schreiben wollen und nicht sagen, was sie sagen wollen. Und das hat überhaupt nichts mehr mit irgendwelcher persönlichen Freiheit zu tun, wenn du die Leute in Unheil stürzt. Und die einzige oder das wichtigste Argument, was solche Leute an den Tag bringen, ist, dass sie sagen, die Hälfte unserer Gesellschaft besteht aus Frauen. Und wenn ihr sagt, dass die Hälfte dieser Gesellschaft zu Hause bleiben soll, dann würde das bedeuten, dass die Hälfte der Gesellschaft arbeitslos ist. Und sie vergessen aber, dass die Frau, wenn sie zur Arbeit geht, dann bei solchen Arbeiten meistens, und das ist ja wohl nicht auszuschließen, in Kontakt kommt mit Männern, unnötiger Kontakt, und sich dadurch in vielen Fällen mehr entwickelt als dies. Und sie vergessen auf der anderen Seite und tun so, als wäre die Arbeit, die die Frau zu Hause verrichtet, wertlos. Und als ob richtige Arbeit nur diejenige ist, die Geld nach Hause bringt. Und das ist natürlich nicht richtig. Und solche Leute, sie rufen die Frauen dazu auf, Dinge zu tun, die sich nicht im Einklang befinden mit ihrer Fitra. Das heißt mit ihrer, mit ihrer Natur, mit ihrer Art, wie sie erschaffen worden ist. Und zwar, dass sie eben ein Ort für den Mann ist, bei dem er sich beruhigt und bei dem er sich wohlfindet, und dass sie eben eine Mutter ist und dass sie eben eine Schwangere ist und dass sie eben eine stillende Frau ist und dass sie eben eine Erzieherin ist und dass sie eben sich kümmert um die Dinge, die es im Haus gibt. Und wenn sie dann eben dieses Haus verlässt, kann sie all diese Aufgaben, die wir gesagt haben, gar nicht mehr erfüllen. Und wer wird sie dann erfüllen? Na, der Mann kann sie nicht erfüllen. Deswegen sind ja diese Beispiele auch schön ausgewählt. Der Mann kann. Und was bringt es uns dann, wenn eines Tages die Gesellschaft nicht nur die erste Hälfte verloren hat, sondern auch noch die zweite Hälfte? Nee, das ist natürlich nur, wie man sagt, also wenn wir uns darauf einlassen würden, dass tatsächlich die erste Hälfte verloren würde, dann sagen wir, in diesem Fall wird auch noch dann die zweite verloren. Aber in Wirklichkeit, durch das islamische Prinzip, werden beide natürlich auf höchster Ebene erhalten. Und deswegen sagen wir zu solchen Leuten, die ihre Töchter und ihre Kinder, ich meine die Frauen, und hinausschicken wollen, damit sie arbeiten gehen, weil sie vielleicht selbst nicht einfach für sie aufkommen wollen, dass sie einfach sich Allah subhanahu wa ta'ala zuwenden sollen und zu ihrer Besonnenheit zurückkehren sollen und dass sie nicht zu denjenigen gehören, die die Gunsterweisung Allahs umtauschen oder austauschen mit Undankbarkeit und dadurch ihr Volk in die Wohnstätte des Niedergangs versetzen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es im Koran ausgedrückt hat in Surat Ibrahim. Und dann, man soll eben Dinge sagen, die der Gesellschaft nutzen und nicht der Gesellschaft schaden. Und deswegen, liebe Schwester im Islam, zum Gottvertrauen gehört es, dass du darin vertraust, dass wenn du das machst, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt hat, an Pflichten, dass du weißt, dass es dir dann gut gehen wird. Und dass du weißt, dass wenn du dich nicht an das hältst, was Allah von dir verlangt hat, dann wird es dir eben schlecht gehen. Wenn es dir in diesseits dann noch gut geht, dann wirst du es eben jenseits zu spüren bekommen. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Wer eine andere Religion sich wünscht oder begehrt als den Islam, so wird sie von ihm nicht angenommen werden. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Und er wird im Jenseits eben zu den Verlierern gehören. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch den Erfolg dazu verleihen, dass wir immer das Gute sagen und das Rechtschaffene in diesseits und im Jenseits. Und die Frage ist, wie fühlen wir uns unserer Sache eigentlich so sicher? Woher wissen wir eigentlich, dass das, was wir sagen, die klare Wahrheit ist und dass das wirklich das Gute ist? Haben wir irgendwelche, Erfahrungswerte? Haben wir wirklich Erfahrungswerte? Haben wir irgendwie Umfragungen gemacht in den letzten 100 Jahren, was Vorteile es hat und Nachteile hat für Männer und Frauen, wenn sie wie leben und arbeiten? Nein, die Antwort ist, wir vertrauen Allah subhanahu wa ta'ala so stark, dass er, wenn er etwas sagt, dass es die Wahrheit ist. Und wir vertrauen dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam eben genau deswegen, weil er von Allah gesandt ist. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das sagt, dann wissen wir, dass dies eben richtig ist. Und auch gibt es dann Anstandsregeln, die hören natürlich nicht auf. Wenn man auch zur Moschee geht, gibt es Anstandsregeln, wie man sich zu verhalten hat. Dazu gehört das Senken des Blickes, sowohl für die Frauen als auch für die Männer, wie Allah es in Surat An-Nur anbefohlen hat. Und ebenfalls Dinge wie ein Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, man kana min kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, fala tarfa' ra'saha hatta yarfa' ar-rijalu ru'usahunna, hatta yarfa' ar-rijalu ru'usahum karahiyata an yarayna min awrati ar-rijal. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wer von euch an Allah und an den jüngsten Tag glaubt, so redet die mit den Frauen, ja. Wer von euch Frauen an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll seinen Kopf nicht heben, bevor die Männer ihren Kopf gehoben haben. Und dann heißt es nämlich, und das ist offensichtlich kein Hadith mehr und Allah weiß am besten Bescheid, aber die Erklärung eines Überlieferers, dass dieser Befehl ist aus Angst davor, dass eben die Frauen die Aura der Männer sehen könnten. Dies gilt natürlich wann? Wenn die Frauen hinter den Männern beten und die Frauen die Männer sehen können, wie es also früher üblich war. Kommen wir nun zu einem zweiten Kapitel, und zwar das zweite, was wir heute vorhaben anzusprechen. Alhamdulillah, wir sind noch ideal in der Zeit. Und zwar Babun fi Ahkam al-Imama. Und zwar geht es um Al-Imama. Al-Imama ist das Imam-Sein. Also wer ist Imam und Regelungen diesbezüglich. Das Imam-Sein ist ein Job im Islam, der so wichtig ist, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diese Sache selbst übernommen hat und auch die rechtgeleiteten, besonnenen Khulafa, Khalifas, nach ihm. Und über die Vorzüglichkeit des Imamseins gibt es viele Hadithe, die überliefert worden sind. Zu ihnen gibt es authentische und weniger authentische. Wie dem auch sei, was uns überliefert worden ist, sind Dinge wie, dass zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam sogar von manchen Sahaba gesagt worden ist, mach mich zum Imam meines Volkes. Ja, warum? Weil darin eine große Gunsterweisung ist von Allah subhanahu wa ta'ala für diese Person. Und aber natürlich, das hängt ab, also von der Person selbst. Aber leider gibt es in heutiger Zeit manche, die von dieser guten Sache absehen, obwohl sie dazu imstande wären. Und damit ist gemeint natürlich die Leute, die also nach religiösem Wissen streben und Alhamdulillah schon viel Wissen haben und auf einer gesunden Basis ihr Wissen aufgebaut haben. Und manche Leute, also sie möchten von diesen Leuten, die Wissen haben, trotzdem nicht Imam sein. Und mit Imam sein gemeint ist also jetzt nicht nur jetzt in einem Gebet, sondern überhaupt Imam einer Moschee, weil dazu gehört natürlich noch mehr dazu, als nur das fünftägige Gebet zu verrichten. Und da muss man eben aufpassen, dass das nicht eben eine Eingabe des Shaitan ist. Wenn man solch eine Aufgabe nachkommt und Imam von Muslimen ist, dann soll man sich die Hoffnung bei Allah subhanahu wa ta'ala wünschen, oder die Hoffnung bei Allah subhanahu wa ta'ala auf die Belohnung nicht aufgeben und sein Möglichstes dafür tun, dass es ihm und seiner Herde gut geht. Dann ist man, denn wenn man Imam ist, dann hat man eine Herde anvertraut bekommen, Leute anvertraut bekommen, für die man verantwortlich ist. Und das ist ja eine sehr große, verantwortungsvolle Sache. Die ist so verantwortungsvoll, dass wenn man sie ihrer Sache nicht nachkommt, dann droht der Prophet sallallahu alaihi wasallam einem damit. Denn er sagte, alaihi sallallahu alaihi wasallam, jeder Mensch, dem Allah andere Menschen anvertraut, und dann, wenn diese Person stirbt, dann, während sie seine Herde, während diese Person seine eigene Herde betrügt, dem hat Allah subhanahu wa ta'ala das Paradies verboten. Ja? Und natürlich ist die Sache relativ und kommt darauf an, und zu den wichtigsten Sachen gehört natürlich als Imam, dass man den Leuten die Sunna beibringt und sie von der Bid'a entfernt, und natürlich ihnen immer die Wahrheit sagt. Die Frage ist, wer ist derjenige, der am ehesten das Anrecht darauf hat, Imam zu sein in einer Moschee oder irgendeinem Gebet? Und zwar zuerst einmal derjenige, der den Koran, das Buch Allahs, am besten rezitieren kann. Indem er also weiß, indem er eben die Buchstaben des Koran richtig aussprechen kann. Und zwar dort, wo die Buchstaben auch wirklich ausgesprochen werden müssen. Und jemand, der den Koran eben so liest, wie er überliefert worden ist. Und jemand, der die Regeln der Koran-Rezitation, eben diese Tajweed, so umsetzt, wie es überliefert worden ist, ohne dabei zu übertreiben oder zu untertreiben, indem er die Regeln eben nicht umsetzt. Und natürlich, Klammer auf, Klammer zu, wir setzen voraus, dass diese Person dann natürlich auch sich im Gebet ein bisschen auskennt und weiß, wann man Sujud al-Sahu macht und wann nicht und was man zu tun hat in bestimmten Situationen. Das ist natürlich sehr wichtig, das ist natürlich Grundvoraussetzung eines jeden Muslims. Jeder Muslim, der sein Gebet verrichtet, muss ein bisschen Regeln kennen vom Gebet. Aber allgemein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Und zwar, derjenige soll das Gebet anführen oder derjenige soll das Volk, ein Volk anführen, eine Gruppe anführen von Menschen, der das Buch Allahs am besten lesen kann. Ja. Und man normalerweise ist es ja auch so, dass zumindest zur Zeit des Propheten, gehen wir davon aus, war es wie, dass derjenige, der was auswendig konnte, auch wusste, was das bedeutet, erstens, und zweitens auch danach gehandelt hat. Ja. Und deswegen sagen manche Gelehrte, dass mit dem Ausdruck des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja ummul qawma aqra'uhum li kitabillah, das heißt, derjenige soll andere anführen, im Gebet oder anderswo, derjenige soll andere anführen, der das Buch Allahs am besten lesen kann. Manche sagen, nein, übersetzt richtig bedeutet es, derjenige soll andere anführen, der am meisten vom Koran auswendig kann. Ja? Das sind zwei Auslegungen des Wortes aqra in diesem Hadith. Wie dem auch sei, wie gesagt, normalerweise ist das eine vom anderen nicht zu trennen. Sollten sie dann, angenommen, beide gleich viel auswendig können, im Normalfall, dass beide den ganzen Koran auswendig können, dann soll derjenige vorbeten, der sich eben in der Sunna am besten auskennt, und gemeint ist also im Fiqh. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُنَّةِ. Wenn sie gleich gut lesen können, oder wenn sie, was das Lesen angeht, gleich sind, dann derjenige, der sich in der Sunna am besten auskennt. Und das Wichtigste ist nicht nur natürlich das Gebet sowieso, aber auch überhaupt Religion. Denn derjenige, der vorbetet, dem Geschwister, soll ein Vorbild sein, wie wir gleich sehen werden. Das Wort Imam bedeutet auch Vorbild im Arabisch. Wenn sie dann gleich gut lesen können und auch gleich gut sich im Fiqh auskennen, dann soll derjenige vorgezogen werden, der die Hijra gemacht hat vor dem anderen. der frühere Hijra gemacht hat. Was bedeutet Hijra? Hijra bedeutet, dass man aus einem Land von Nicht-Muslimen in ein Land ausgewandert ist, wo Muslime leben. Als nächstes, wenn sie dann auch in dieser Sache alle gleich sind, dann sagte der Prophet, dass derjenige als nächstes kommen soll, der älter ist als der andere. Und zwar, und das hat damit zu tun, wallahu a'lam, dass wir natürlich besonders die Älteren respektieren. Jemand, der älter ist, ist inshallah der Demut näher, weil er normalerweise kein Ansehen mehr braucht irgendwie von anderen Leuten. Aber jüngere Leute, sie haben vielleicht noch diese Fitna im Herzen, dass sie vielleicht irgendwas schön machen oder so für andere. Aber bei älteren Leuten ist das weniger der Fall. Und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass ihre Gebete angenommen werden. Und auch der Ältere ist normalerweise derjenige, der weiser ist und mehr Geduld hat mit anderen Leuten und so weiter und so fort. Das wissen wir alles. Natürlich, wie gesagt, der Beweis ist alles aus einem Hadith von Abu Mas'ud al-Badri bei Sahih Muslim, in der er diese Reihenfolge also so dargestellt hat. Ja? Also überliefert hat über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und übrigens, also auch dass die Sache mit der Hijra, wie wir gerade angewähnt haben, das ist eine Sache, die bezieht sich nicht nur auf die Zeit von damals, weil damals sind ja die Muslime von Mekka nach Medina ausgewandert, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Al-Hijratu baqiyatun hatta tanqati'u at-tauba. Wat-taubatu baqiyatun hatta takhruj ash-shamsu min maghribiha. Er sagte, diese Auswanderung, diese Hijra, wird es so lange geben, bis die Tauba nicht mehr angenommen werden wird. Und dann sagte er, und die Tauba, dass man sich Allah eben reuevoll zuwendet und seine Sünde bekennt und bereut, die Tauba wird es so lange geben, bis die Sonne vom Westen aufgehen wird. Denn sobald, das ist ja eines der großen Zeichen des jüngsten Tages, eines der 10 großen Zeichen des Tages, dass die Sonne nicht im Osten aufgeht, wie jeden Tag, sondern eines Tages wird die Sonne im Westen aufgehen und dann ist eben die Zeit der Tauba vorbei. Und dieser Hadith ist sahih, der ist bei Sheikh al-Albani, rahimahullah, sagt, der ist bei Ahmed Abu Dawud und bei Ad-Darimi. Ja, und auch in einer weiteren Version zieht der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, denjenigen vor, der vorher den Islam angenommen hat als den anderen. Das heißt, jemand, der länger im Islam ist, hat auch das Anrecht eher als jemand, der nicht so lange im Islam ist wie jemand anderes. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam denjenigen vorgezogen hat im Gebet, oder dass er Imam ist, der am meisten Wissen hat über das Buch Allahs und über die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagte er, und wenn sie in dieser Sache gleich sind, haben wir gesagt, erst Koran lesen können und auswendig können und Fiqh, wenn sie in dieser Sache gleich sind im Wissen, dann kommt wer? Dann kommt derjenige, der vor dem anderen die guten und nennenswerten Taten gemacht hat. Also jemand, der vor jemand anderes eine gute Tat gemacht hat, der es vorzuziehen. Und deswegen hat er gesagt, dass zuerst der Muhajir kommt, das heißt, der zuerst die Auswanderung gemacht hat. Und wenn sie auch an dieser guten Tat gleich sind, dann kommt derjenige, der was älter ist als der andere, und das ist ja eine Sache, die kannst du ja gar nicht beeinflussen. Aber die gute Tat, da warst du selbst der Grund. Für die gute Tat warst du selbst der Grund, aber für das Alter bist du ja nicht selbst der Grund. Deswegen die Reihenfolge ist also eine weise Reihenfolge, zweifellos. Diese Reihenfolge, die wir gehört haben, die Geschwister, gelten unter folgenden Voraussetzungen. Und zwar, wenn nicht eine von den folgenden 3 Dingen gegeben sind. Nummer 1, sollte es in einer Moschee einen Imam geben, der als der Imam definiert ist, dieser Moschee, dann ist dieser immer vorzuziehen allen anderen Leuten. Auch wenn jemand anderes den Koran besser lesen kann als er. Das ist Nummer 1. Und die zweite Sache ist, wenn man sich befindet bei jemand anders zu Hause, wenn man Gast ist zum Beispiel, dann hat auch der Gastgeber Vorrang gegenüber allen anderen Gästen. Oder drittens, der Regierende überhaupt, der Regierende, sollte es einen Khalifa geben oder sein Vertreter, wenn er irgendwo ist, dann hat er das Anrecht, das Gebet anzuleiten vor irgendjemand anderes. Und der Beweis dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nachdem er diese Reihenfolge, die wir vorhin gesagt haben, gesagt hat, sagte er: وَلَا يَؤْمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ. Und zwar sagte er sallallahu alaihi wasallam: keiner darf einen anderen im Haus dieser anderen Person anführen im Gebet. وَلَا فِي سُلْطَانِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Und zwar, und auch darfst du nicht jemanden anderes anführen im Gebet im Machtbereich der anderen Person. Im Machtbereich der anderen Person, es sei denn, er erlaubt es. Also, wenn du irgendwo bist, in einem Ort, was jemand anderes gehört, der, zum Beispiel der Besitzer der Firma, wenn er ein Muslim ist, dann hat er das Anrecht vor dir. Der Regierende hat Anrecht vor jemand anderes auch. Und so sieht man, die Sache ist relativ, je nachdem, wie, in welchem Machtbereich man sich befindet. Es sei denn, er erlaubt es. Wenn die Person es erlaubt und sagt, bitte vor, dann natürlich die Sache unproblematisch. Absolut. Al-Khattabi, rahimahullah, sagte, dass derjenige, dem das Haus gehört, also der Hausbesitzer, hat eher das Anrecht darauf, Imam zu sein in seinem Haus als alle anderen. Solange er natürlich die Grundvoraussetzungen erfüllt, die man braucht, um Koran zu lesen, oder die Grundvoraussetzungen erfüllt, das Koran lesen und auch genügend Wissen über das Gebet selbst hat. Wenn man überhaupt keine Ahnung hat, weil er zum Beispiel erst vorgestern in den Islam eingetreten ist, dann natürlich ist diese Person nicht vorzuziehen und hat, er hat auch nicht das Recht, dann vorzubeten. Aus diesen Sachen, die wir erläutert haben, ergibt sich eine wichtige Sache, und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich darum gekümmert hat, wer der Vorbeter der Muslime ist oder wer der Führer der Muslime ist. Das ist eine sehr wichtige Sache, denn das Imam sein im Islam ist eine Ehre, natürlich auch eine Verantwortung, aber in allererster Linie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht, und deswegen ist eine Ehre für jemanden, der seinen Platz deswegen einnehmen darf. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt die gläubigen Diener im Koran als Leute, die folgenden Dua sprechen, und zwar: Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Und zwar: unser Herr, schenke uns von unseren Ehegatten und von unserer Nachkommenschaft Grund zur Freude. Grund zur Freude. Zum Beispiel siehst du einen rechtschaffenen Ehepartner hast du, dann bist du glücklich. Oder du siehst, dass dein Kind gläubig ist, dann wirst du glücklich. Ja? Und dann sagte er, subhanahu wa ta'ala, also was die Gläubigen sprechen, وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, und mach uns zum Vorbild für die Gottesfürchtigen. Und das ist der Punkt, auf den ich vorhin verwiesen habe. Das Wort Imam kommt vom arabischen Wort Amam, vorne, weil der Imam im Gebet vorne steht, aber es ist auch sinnbildlich das Vorbild für die Muslime. Und deswegen wünscht man von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er einen selbst zu einem Vorbild macht für die Muslime. Ja, und liebe Geschwister, wir wissen auch, dass der Imam ja nicht nur die Aufgabe hat, vorzubeten, sondern auch, dass er guten Ratschlag gibt seinen Leuten, dass er ihnen was beibringt, dass er sie erinnert an Allah subhanahu wa ta'ala den jüngsten Tag, wenn sie in der Moschee sind. Und auf diese Art und Weise gehört er dann zu denjenigen, die zum Guten aufrufen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah sagte: und wer spricht schönere Worte als jemand, der zu Allah aufruft und Gutes tut und sagt, ich gehöre zu den Muslimen? Und wenn jemand also es nicht wünscht, also Vorbild zu sein für die Muslime, Imam zu sein für die Muslime, dann zweifellos ist das kein gutes Zeichen für ihn. Und Allah subhanahu wa ta'ala bewahre uns davor. Ja. Jetzt gibt es noch, bevor wir fertig sind, ein paar Punkte, auf die manche Gelehrte hingewiesen haben. Und zwar wir wissen, dass der uns ist überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nach seinem Gebet, wenn er sein Fardgebet verrichtet hat, sollte er oder hatte er normalerweise, oder wir können davon ausgehen, immer sein freiwilliges Gebet nicht an der Stelle verrichtet, an der er sein Fardgebet verrichtet hat, sondern hat es woanders verrichtet, also am besten das freiwillige verrichtet man zu Hause. Und ansonsten ist er also nach dem Fardgebet aufgestanden und weggegangen und nicht lange dort sitzen geblieben. Und die Ausnahme bildet sich, gibt es nur in Bezug auf das Fajr-Gebet, denn nach dem Fajr-Gebet haben dann die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam sich um ihn versammelt, um von seinen weisen Worten zu profitieren. Und man sagt, zu den Weisheiten, die dahinter stecken, gehört, dass die Erde, auf der man gebetet hat, die wird für einen am jüngsten Tag bezeugen, dass man dort sein Gebet verrichtet hat. Und deswegen ist es eine gute Sache, dass man nicht an der gleichen Stelle sein Gebet verrichtet, sondern auch an verschiedenen anderen Stellen. Und auch eine andere Sache ist, der Grund, warum ein Imam vor den anderen steht, ist wegen dem Gebet. Wenn also das Gebet vorbei ist, soll er diesen Ort verlassen, weil er ist nicht besser als die anderen. Ja? Und sicherlich gehört das also zu den zur Vollkommenheit. Sondern der Imam bleibt eben an der Stelle, wo er gebetet hat, so lange sitzen, wie er eben Astaghfirullah dreimal sagt. Und dann soll er sich dann umdrehen und zu den Gläubigen zuwenden. Und warum sagt man übrigens dreimal Astaghfirullah? Natürlich, weil es so überliefert ist. Und man sagt, weil das Gebet, was man verrichtet hat, war mit Sicherheit kein vollkommenes. Und nicht so, wie es Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Sondern man hat mit Sicherheit im Gebet mal sich nicht konzentriert oder nicht die Demut an den Tag gebracht, die Allah verdient. Und deswegen bittet man Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Und der Imam wendet sich nach dem Gebet, liebe Geschwister, mal nach links ab und mal nach rechts ab. Es gibt keine Sache, an die er sich immer halten muss. Und dann ist es beides überliefert worden. Der Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, sagte bei Bukhari, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. Zwar sagte er, ich habe sehr oft gesehen, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sich nach dem Gebet nach links gedreht hat und von dort weggegangen ist. Das bedeutet also, dass er beides gemacht hat und das nicht irgendwie eine Sache ist, die man man sollte nicht eine Sache immer machen, sondern mal so und mal so machen. Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.